Ein Vertrag ohne Zahlen ist wie ein Tiger ohne Zähne. Und wie lange ein Tiger ohne Zähne überlebt? Nun, nicht lange. Und nach dieser Verhandlungsrunde in Bonn steht zu befürchten, dass auch das Kopenhagener Klimaabkommen nicht lange in freier Wildbahn überlebt. Das gilt zumindest, wenn das Abkommen so aussieht wie sein Entwurf, über dem die Delegierten hier in Bonn nun schon zum zweiten Mal gebrütet haben. Sie werden es bis zum Klimagipfel in Kopenhagen noch viele weitere Male tun. Allein er wird dadurch nicht besser. Im Gegenteil, im Moment wird der Entwurf nur dicker. Und um im Bild zu bleiben, dicke Tiger haben in freier Wildbahn auch nicht gerade die besten Chancen. Der Vertragsentwurf für das Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls ist in diesen zwei Wochen von 50 auf 200 Seiten angeschwollen. Nicht etwa angereichert durch ambitionierte Reduktionsziele, große Zahlen, die das Engagement der Industriestaaten belegen. Nein, der Entwurf ist einfach nur angeschwollen durch noch mehr Zusatzwünsche und zerfasert von unterschiedlichsten Rechenvarianten. Im Rechnen und Reden gefällt man sich, so scheint es, bei diesen Verhandlungsrunden besonders gut. Im Handeln ja weniger. Aber Rechnen und Rhetorik stand auch diesmal in Bonn ganz oben auf der Tagesordnung. Ein Beispiel: Amerika. Großmundig wurde eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel angekündigt. Und damit das auch stimmt, wurden die angegebenen Reduktionsziele schnell schön gerechnet. Das geht ganz leicht. Die versprochenen Emissionsreduktionen von 17% bis 2020 sind in Wahrheit gerade einmal 4%. Warum? Weil alle Vertragspartner des Kyoto-Protokolls, und um dessen Nachfolge wird ja hier verhandelt, weil alle Staaten das Jahr 1990 als Basis für ihre Berechnungen verwendet haben. Gegenüber diesem Jahr sollen die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Amerika nimmt aber 2005 als Basis seiner Berechnungen. Da waren die CO2-Emissionen aber schon recht hoch. Japan rechnet sich seine Reduktionsziele ähnlich schön und bezieht seine Werte ebenfalls auf 2005. Das ergibt unterm Strich nur 8% Einsparungen. Und die paar Prozent, die die Vereinigten Staaten und auch Japan als Reduktionsziel angeben, werden sie wahrscheinlich sowieso einsparen. Schon jetzt stehen im Zuge der Finanzkrise so viele Bänder still, haben so viele Werke geschlossen, dass der Energieverbrauch in den traditionellen Industriestaaten stark zurückgegangen ist und damit auch der CO2-Ausstoß. Allerdings steigen die Emissionen in den Schwellenländern wie China und Indien exponentiell weiter an. Doch die verweisen auf die Klimaschuld der alten Industriestaaten und wollen sich erst dann auf Reduktionsziele festlegen, wenn die Verursacher des Klimawandels mit ihren Bemühungen vorangehen. Und so warten denn alle, bis der andere den ersten Schritt, den ersten Sprung tut. Und dabei wird der Tiger dicker und dicker. Und die Gefahr, dass er in seiner Trägheit gefressen wird und in Kopenhagen nur noch ein Papiertiger landet, wird mit jedem Tag größer.